Reden Sie frei, gnädige Frau. Worin kann ich Ihnen dienen? Sie wissen, Ihr Gemahl war mein Freund. Mein Freund, sage ich. Ich war immer karg mit diesem Titel. Oh, mein rechtschaffener Marlow. Geschwind, gnädige Frau, was haben Sie zu befehlen? Ich darf nicht abreisen, ohne seinen letzten Willen zu vollziehen. Er erinnerte sich kurz vor seinem Ende, dass er als Ihr Schuldner sterbe und beschwor mich, diese Schuld mit der ersten Barschaft zu tilgen. Ich komme, seine Handschrift einzulösen. Wie, gnädige Frau, darum kommen Sie nicht doch mal da. Marlow mir schuldig? Das kann schwerlich sein, lassen Sie doch sehen. Ich finde nichts. Sie werden seine Handschrift verlegt haben, Herr Major. Und die Handschrift tut nichts zur Sache. Nein, Madame, so etwas pflege ich nicht zu verlegen. Ganz gewiss, gnädige Frau, Marlow ist mir nichts schuldig geblieben. Ich wüsste mich auch nicht zu erinnern, dass er mir jemals etwas schuldig gewesen wäre. Nehmen Sie das Geld, Herr Major, so bin ich wenigstens beruhigt. Was brauchen Sie zu Ihrer Beruhigung weiter als meine Versicherung, dass mir dieses Geld nicht gehöret? Oder wollen Sie, dass ich die Weise meines Freundes bestehlen soll? Ihm gehört es. Für ihn legen Sie es an. Ich verstehe Sie. Verzeihen Sie nur, wenn ich noch nicht recht weiß, wie man Wohltaten annehmen muss. Ich gehe. Gehen Sie, Madame. Reisen Sie glücklich. Aber noch eins, gnädige Frau, bald hätte ich das Wichtigste vergessen. Marlow hat noch an der Kasse unseres ehemaligen Regiments zu fordern. Seine Forderungen sind so richtig wie die meinigen. Werden meine bezahlt, so müssen auch die seinigen bezahlt werden. Ich hafte dafür. Oh, mein Herr, künftige Wohltaten so vorbereiten heißt, sie in den Augen des Himmels schon erwiesen haben. Empfangen Sie seine Belohnung und meine Tränen.